Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel am Sonntag. Heute hören Sie Edwin Ortmanns kleines Welttheater. Der 1941 in München geborene Schriftsteller, Übersetzer und Hörspielautor versammelt darin eine Auswahl an Episoden, Aphorismen und Gedankenspielen. Über viele Jahre hat er sie in seinen Arbeitsbüchern gesammelt. Mal dokumentarisch, mal literarisch und überbordend fantasievoll. Diese zum Teil aufgeschnappten oder auch erdachten Aufzeichnungen sind Grundlage für seine Erzählungen oder auch neue Hörspiele. Die Regisseurin Christine Nagel hat einige Episoden szenisch arrangiert und sie mit Musik und einem Autorenspaziergang verbunden. Aber die Quantenmechanik besagt, dass alles fließt und erst stehen bleibt, wenn wir es betrachten. Geschichte. Aber die Vogelscheuche hat mir geholfen. Sie hat gesagt, vergiss Tamara, geh nicht nach Tamaraset. Tamara war die Schwammtaucherin auf Kalymnos. In Tamaraset stand das Iglu meiner Eltern. Sie waren Speiseeis- und Normaleiskünstler in der Sahara. Und er erzählte und erzählte und rettete sich hastig von einer Lüge in die nächste hinein. München, 25.08.2005. Kleines Welttheater. Ein Episodenhörspiel mit Musik von Edwin Ortmann. Wir gehen jetzt am Isar-Kanal entlang, der unten bei den Wasserfällen in das alte Isarbett fließt. Und Wasser hat ja immer eine Menge Geschichten. Dann dieser graue, schmale, jäh aus der Luft in die Tiefe stürzende, gefiederte Körper. Ein ungeheures Ziel vor Augen, alles auf eine Karte gesetzt. Und senkrecht hinein in den glatten Wasserspiegel, der zerbricht. Der Vogel, wenig später, erhebt sich wieder in die Lüfte, hält ein Auto im Schnabel, eine rosa Limousine, die sieht winzig aus. Dann lässt er die Limousine von sehr weit oben und wieder mit dieser Zielsicherheit auf einen Felsen fallen. Ein gewaltiger blecherner Knall, erhebliche Dellen und noch einmal. Die Türen fliegen raus. Die kühle Haube schnappt nach Luft und noch einmal. Da fliegen auch die Menschen raus. Drei, ein Mann, zwei Frauen. Wie sonderbar zerlumpte, geknickte Kleiderbündel. Und der Vogel pickt sich die Bündelchen, die paar Krümel zusammen. Eins, zwei und der dritte Krümel. Wo verdammt ist der dritte? Der Vogel stöbert mit seinem Schnabel unter den Steinen, in den Sträuchern, im Gras herum. Nichts. Das ärgert ihn. Eine nicht zu Ende gebrachte Jagd bringt Unglück. Schlechtes Omen für die nächste. Er steht auf einem Bein, regungslos, lässt den Kopf kreisen, wie ein Leuchtturm. Ja, das kann er. Ich liege unter dem Stein, rühre mich nicht. Arkasser Karpathos, 1.6.1987. Schön, wie der Schnee knirscht. In München lebe ich oft immer wieder auf den Roman bezogen, besessen vom Fortgang der Arbeit wie ein Bewusstloser. Auf einem täglichen Spaziergang, der bis zu 12 Kilometer lang ist, kenne ich alle Wege, Wiesen, Bänke, aber ich sehe sie nicht. Die Arbeit ist wichtiger. Ich brauche für das Schreiben in meinem Kopf meine Füße, die gehen, gehen, gehen. Genauso ungewohnt vertraut ist mir auch Kipparisier gewesen und Formentera und La Marina bei Alicante waren es auch. Da hast du mal eine Mark für mich mit Thomas Orgel. Der unrasierte Bursche vom Stadtmuseum hatte in seinem Mund rechts unten nur mehr ein Viertel seiner Zähne. Wir waren in Sales, Grabes letzter Sommer gewesen. Ich gab dem Burschen eine Mark. Er bedankte sich, die meisten wollen mehr. Er kam aus Leipzig, wie er erzählte, fast zahnlos, mit verbundener Hand, wie wir sahen. Hielt uns für Geschwister, Ulf, Christa und mich, obwohl wir uns wirklich nicht ähnlich sehen. Erzählte vom Thomanerchor, in dem er gesungen hatte, schon als Junge. Hatte eine krächzende, völlig kaputte Stimme, man verstand ihn schlecht. Ob er in seinem Chor als Junge vom Chorleiter sexuell belästigt worden war, wollte ich ihn schon fragen. Doch er erzählte von der gewaltigen Orgel in der Thomaskirche. 180 Registermann, geriet ins Schwärmen. Was mit seiner Stimme sei, fragte ich ihn. Ton zu lange gehalten beim Ave Maria, sagte er. Seither Stimme kaputt. Aber am 12. Mai, sagte er, zu seinem 50. Geburtstag dürfe er die Thomasorgel spielen. Erlaubnis vom Chormeister selber. Und lud uns ein. Danke, wir kommen, sagten wir. Nächstes Jahr also, sagte er. Wir freuen uns, riefen wir und eilten fort nach Hause. Aber er holt uns wieder ein. Zeigte mir seine verbundene Hand. Messerstich, sagte er. Eine 17-Jährige, die man am Sendlinger Torplatz vergewaltigen wollte, da sei er aber dazwischen. Und schwärmt jetzt von seinen Karatekünsten. Dann erzählt er von der Eisenplatte in seinem Knie. Also dann, sage ich, am 12. Mai in der Thomaskirche. Er an der göttlichen Orgel, sagte er, mit drei Knabenchören unter sich. Und wie dieses Wort göttlich doch derart knarrt und kreischt wegen seiner kaputten Stimme, denke ich. Und wir winken ihm zu. Am 12. Mai 2000 rufen wir. Ja, am 12. Mai. Aber ich sehe ihn am nächsten Tag schon wieder, am Sendlinger Torplatz. Halb sitzt, halb liegt er auf einer Bank, in der noch etwas kargen Sonne und schläft. Es ist um die Mittagszeit herum. Er muss noch viel üben, denke ich. Nur, dass manche Menschen eben nicht genau wissen, was oder in welche Richtung sie üben sollen. Plötzlich nachts drängt sich ein Nebel gegen die Fensterscheiben. Das Licht der Neonlampen um das Maximianeum herum ist schwach geworden. Milchig verschwommen. Dann Blitze, Winterblitze, erstaunlich. Ich trete auf den Balkon hinaus. Es ist gar kein Nebel, sondern ein körniges Schneetreiben, ein Wogen und Fluten von Schnee in der Luft. Der Wind schwingt riesige Schneefahnen über den Fluss, über der Stadt, unheimlich. München, 4.1.1981. Die deutschen Eltern zu ihrem dicken Töchterchen an einer der grün-blauen überdachten Telefonsäulen auf der Rambla in Santa Eulalia. Deine Oma ist gestorben. Töchterchen weint. Naja, tot ist eben tot. Töchterchen weint. Mach dir nichts draus. Töchterchen weint. Hat uns auch nicht mal was vererbt. Töchterchen weint. Wo können wir doch nichts dafür, dass sie tot ist? Töchterchen schluchzt fürchterlich. Die wird noch ganz wie ihre Oma. Genauso rücksichtslos wird die. Wieder Strohmann durch Monatskarten, neue Mobilität zwischen Tram und so weiter, Stationen. Gehen, imaginieren, schreiben, gehen. Du kannst die Tram, die U- oder S-Bahn auch als Schreibraum benutzen. Oder den Leuten einfach aufs Maul schauen. Spielzeugeisenbahn. Dieses Paar hat sich auf dem Dachboden zwei Bahnhöfe gebaut. Und hier schicken sie sich nun gegenseitig Briefall, volle Schnapsglaserl, Unterwäsche, Schlaftabletten, Klopapier und so weiter. Jeder hat seine Lok mit mehreren Waggons. Oh, du mein Herzpinkel. Und ließ sich im Sortierraum der Post einschließen, um nicht bis zum nächsten Tag auf den Brief seiner Geliebten warten zu müssen. Und natürlich auch ein Gedicht integrieren, zum Beispiel: Der Vielzweckmaxe stronzt den Kleiber. Und Urk im Zurg, so heißen jetzt die Weiber, der Manzelstrom frisst seine eigene Leber. Es krankt die Sau und wird zum Eber. Aus diesem Grunde kattelbohmt das Fuder. Die Zwetschgendirne seufzt, ich bin ein Luder. Der Höllenkriegel ratscht und zündet einen Meter. Im Bad die Warze sagt, ich seufze später. Sodass der Glauber aufschreit im Holunder. Die Büchsenmargarine gibt Farouche jetzt Zunder. Der Willinilli haut den Ontax in den Kasten. Wir suchen eine Kuddelwüste, aber nur zum Rasten. Doch ist die Pflasterwolle wie ein Herz erbeben. Die Schienenstränge rennen schwitzend um ihr Leben. Es waschen Wald und Flur sich still die Hände. Und Venus, knielos, ist am Ende. Oder auch: Und der Morgen war so hell und wild und heiter, drehte uns die Zehen lustvoll himmelwärts, und die Vögel vögeln zwitschernd immer weiter, und im Himmel schwebt ein Doppelherz. Niemals wird der Tag nun enden, Sterne strömen, Wachteln pfeifen, fauchend gehen Katzen auf den Händen, und die Omas häkeln mörderische gelbe Schleifen. Damit wird das geile Höllengnu gefangen, und der Efeu schwitzt vor teuflischem Verlangen. Lechzt vor Gier auf Apo und Theose, doch das Gnu entschläft in Erdbeersoße. Dichter, die Sucht, die Suche wonach, manchmal ausgelaugt und wie zerstört. Seltsamer Wunsch, diese Zerstörung voranzutreiben, bis ins Elysium. Aber der Winter wird zum Bremser dieses gewaltigen Zuges, der über sich selber hinaus will, der sich selbst untergräbt, die eisige Kälte. Haut mir wie ein Hammer ins Rückgrat. Und die Suche geht weiter, die Jagd, die mich selber zum Opfer bestimmt, zur singenden Beute, die Sucht nach dem einzigen Wort. Nach dir. Es geht zunächst um ein Handtuch zu viel im Bad, für die Füße nämlich, oder um zu häufigen Hemden- oder Sockenwechsel. Das ist mein kleiner Luxus, sagt er. Das habe ich vor dir gehabt, das werde ich auch nach dir haben. Diese drei Das, die sich steigern, die ganze Gesellschaft guckt konsterniert. Dieses auch nach dir hat wirklich jeder gehört. Und sie, seine Lebensgefährtin, die jetzt auch noch dummerweise sagt: Es gibt also eine Zeit nach mir. Es gibt, sagt er leichthin, eine Zeit nach jedem von uns. Keiner lebt ewig. Trotzdem ist plötzlich etwas festgeschrieben. Keiner spricht darüber in den kommenden Tagen und Wochen, aber etwas ist festgeschrieben. Die bemühte Freundlichkeit, die die beiden jetzt füreinander aufbringen. Die Freunde glauben, es sei alles wieder in Ordnung. Vergessen. Er verliebt sich sogar wieder in sie, umwirbt sie. Auch das geht einige Zeit gut, bis sie es nicht mehr aushält eines Tages und zu ihm sagt: Ich liebe einen anderen. Es tut mir leid. Seit wann denn? Fragt er konsterniert. Seit jenem Abend. Was für einem Abend denn? Und sie erzählt ihm noch einmal die Auch-nach-dir-Geschichte mit dem Unterschied, dass nun der neue Mann in dieser Geschichte auftaucht. Denn als dieser dieses Auch-nach-dir hörte, dachte er, diese Frau gefällt mir über alle Maßen, sie ist zu haben. Und er hat sie auch, noch in der gleichen Nacht. Unter etwas unglückseligen Umständen allerdings eine halbe Nötigung. Dann aber setzt langsam und mühsam eine Liebesgeschichte zwischen den beiden ein. Aber erst, als ihr erster Mann ihr gesteht, dass er sie wieder liebe, erst da erzählt sie ihm aufschlussreich, dass sie diesen anderen liebt. München, 9.4.1994. Ein Mann und eine Frau. Je länger ich an dir vorbeischaue, desto wirklicher sehe ich dich. Du träumst. Oh nein. Vielleicht sehe ich so aus, aber... Oder bist du feige? Es ist, als ob ich am Horizont dein Bild verschwinden sähe. Aber in Permanenz. Du hörst einfach nicht auf zu verschwinden. Am Horizont? Ja. Während ich dir an diesem Tisch gegenüber sitze? Ja. Du siehst mich also nicht? Oh doch. Ich höre dich zuhauf sozusagen. Ich sehe dich doppelt sozusagen. Und manchmal rieche ich dich. Ich mag deinen Geruch immer noch. Immer noch. Noch. Nett, was du da sagst. Sehen ist wichtiger. Hier am Tisch verschwindest du und am Horizont wird dein Bild immer klarer. Und ungreifbarer. Nein. Liebe? Immer noch? Ja. Immer noch. München, 25.03.1989. Mutter in Handschellen. Du bist die Verbrecherin, sagt der 10-jährige Sohn. Die Handschellen stammten aus einer Spielzeugpackung. Der 9-jährige Sohn probierte sie an seiner Mutter aus, ließ sie zuschnappen. Dann warf er den Schlüssel ins Klo. Später bringt er seine gefesselte Mutter aufs Polizeirevier. Das ist die Verbrecherin, sagt er. Die hat mich zur Welt gebracht. München, 30.06.1998. Bahnpostamt. Ein über 50-Jähriger sitzt mit sich selber redend neben mir auf der Post. Ich schreibe eine Adresse auf einen großen wattierten Umschlag. Mein Nebenmann ist in seinem Dasitzen unglaublich beschäftigt, obwohl er nichts zu tun hat. Nicht einmal einen Brief hat er zu frankieren. Stattdessen wühlt er ständig in seiner abgegriffenen Aktentasche herum. Solche Aktentaschen sind für mich immer Zeichen dafür, dass etwas zu Ende geht oder längst zu Ende gegangen ist. Bahn- und Schlachthöfe wirken ähnlich auf mich. Die erster Klasse reisenden Toten fallen mir ein. Der Mann neben mir reist dritter Klasse, das ist unübersehbar. Er fingert an einem Schnellhefter aus Plastik in seiner Tasche herum. Er muss unbedingt etwas tun, um nicht aufzufallen, fällt genau deshalb umso mehr auf. Er hat sparsam einige schmutzig-graue Haarsträhnen über den schwitzenden Schädel gelegt. Und ich stoße ihn an mit meinem großen wattierten Umschlag, versehentlich. Jetzt hat er endlich ein Gesprächsthema. Darauf hat er gelauert. Er braucht jemanden, mit dem er reden kann. Vielleicht hat er meinem flüchtigen Rempler mit dem Umschlag selbst etwas nachgeholfen. Ich murmle eine Entschuldigung, sage oder na. Und der Mann sagt sofort, er tröstet mich mit einer weichen Stimme wie eine Mutter, die aber selbst des Trosts bedürftig ist. Das macht doch nichts, sagt er. Das ist doch nicht schlimm. Es gäbe viel Schlimmeres. Und da kriecht ihm dieses Schlimmere schon aus den Knopflöchern raus. Es heißt Einsamkeit. Und mit jemandem reden müssen und nie wieder heimgehen in das Zimmer, wo dir die Decke auf den Kopf fällt. Egal ob morgens, mittags oder abends. Ich aber wende mich wieder meinem unhandlichen Umschlag zu. Doch da zieht mein Nebenmann eine Armbanduhr aus seiner Aktentasche und fährt erschrocken zusammen, wendet sich mir jetzt ganz zu und fragt, ob ich wisse, vielleicht, sagt er, wie viel Uhr es sei. Doch ich, seit Jahrzehnten armbanduhrlos, weiß es nur ungefähr, etwa 5:30, sage ich. Aber auf der Uhr des Mannes ist es 4:30, 6 Minuten vor. Und er ruft leise, weil er jämmerlich lügt. Und damit nur ich es höre, dann ist ja meine Uhr stehen geblieben. Aber wahrscheinlich ist seine Uhr schon jahrelang defekt, denke ich. Vielleicht ist sie immer wieder seine letzte Rettung, um vor dem Ertrinken in seiner Einsamkeit doch noch ein nettes Wort gesagt zu bekommen. Nur dass dieser Mann schon oft, viel zu oft ertrunken ist. Das ist sein Hauptberuf. Sein Nebenberuf besteht darin, dass er andere tröstet, weil er selber getröstet werden möchte. München, 16.07.1982. Das ist für mich ein merkwürdiger Weg. Durch diesen Torbogen durch und dann durch dieses schmale Tal hoch. Ganz seltsam, wenn das eine längst verschollene Kindheitserinnerung wäre. Die anderen Kinder haben ihn gern verprügelt, weil er so groß war. Sie sind zu zehnt über ihn hergefallen, haben ihn beschimpft, ihm ihre Butterbrote ins Gesicht geschmiert, ihm ihre Pappkartonmilch über den Kopf geschüttet. Und dann haben sie ihn verprügelt, den Super Gai Gai, so nannten sie ihn. Weil er nicht weinte, sondern schnatterte vor Angst. Die fremde Landschaft, egal ob Stadt oder Land, die mir nicht nur Freund, Geliebte oder gar Mutter werden kann, sondern diese Präsenz in mir erzeugt, ein Haus aus mir macht, dieses Haus mit Leben erfüllt bis zur letzten Erschöpfung. Egal ob in Toledo, Athen, Mexico City, London, Stuttgart oder Paris. Gehen, gehen, gehen. Ich selbst sehe nichts. Meine Augen, meine Wahrnehmungslichter sehen alles. Oder ist es die Landschaft, die mich sieht? Der Schmerz des Gehens, der geheime Motor, der den Körper vorantreibt. An schäbigen Tavernen vorbei, goldenen Friedensengeln, grauen Kriegerdenkmälern, an Wohnsilos, Krankensilos, Soldatensilos vorbei, immer vorbei und immer weiter. Schiffsuntergang und die große Liebe. Dann sahen wir von der Küste aus den Schiffsuntergang. Ging ziemlich schnell. Dauerte bloß 40 Minuten. Die führten sich vielleicht auf. Anstatt ins Wasser zu springen, sich schwimmend zu retten, rannten sie auf den Decks hin und her. Als ob sie sich an ihre Katastrophe klammerten. Sie konnten und konnten nicht von ihr lassen. Vor lauter Entsetzen. Viele gingen dadurch zugrunde. Zu Meeresgrunde. Weil so ein sinkendes Schiff, wenn es dann tatsächlich sinkt, einen Sog nach unten hat. Einer war auf den Schornstein geklettert. Machte Faxen dort oben. Ruderte mit den Armen. Drehte uns eine Nase. Spielte den ans Wurst. Deutete nach unten auf das hysterische Gewimmel. Wollte sich schier ausschütten vor so viel Dummheit. Aber dann, rücklings aus dem Hinterhalt, kam eine noch riesigere Woge angerollt. 10 Meter hoch vielleicht. Und putzte ihn weg, einfach so. Der Typ ist nicht mal zum Schlucken gekommen. Naja, ein bisschen zum Wasserschlucken. Aber das war's dann auch. Und jetzt der Kapitän. der an Deck auftaucht. Ebenfalls rumraste wie eine gesenkte Sau. Mit einem Revolver in der Hand. Ein Revolver? Ja, ein Revolver. Eine Smith & Wesson. Ich hab's genau durch mein Fernglas gesehen. Gegen Piraten oder Meuterer. Oder seine eigene Frau. Die kreischend hinter ihm herrannte. Und er, der brüllend mit der Knarre in der Luft herumfuchtelte. Nicht wusste, wen er erschießen sollte. Einen der herumwetzenden Passagiere. Oder seinen zweiten Offizier oder Obermaat. Oder sich selber. Naja, kurz bevor das Schiff dann wirklich unterging, hat er sich selbst die Kugel gegeben. Um im Jenseits gut dazustehen. Der Idiot. Oder seine Frau loszuwerden. Tja, und dann? Dann? Dieses schiffbrüchige Pärchen. Das auf dieser tropischen... Subtropischen. Insel landete. Die einzigen Überlebenden. Dem einen hatte ein Haifisch das linke Bein abgebissen. Das rechte. Nein, das linke. Wie auch immer. Sie war Krankenschwester. Hat ihn gerettet. Oder vielleicht war er Krankenpfleger. Auf jeden Fall haben die beiden sich ineinander verliebt. Die einzig Überlebenden. Ja, so ist das. Manchmal. Aber nach einem Jahr. Nach 365 Tagen. Und Nächten. Auf dieser herrlichen Insel. Wo sie alles hatten aus der Natur. Apfelsinen, Bananen, Getier zum Braten. Und wo sie so herrlich allein waren. Und sich lieben konnten, wo immer sie wollten. Am Strand, in ihrer Hütte, in den Bäumen. In den Bäumen? Naja, auf alle Fälle, nach 52 Wochen... haben sie sich zu hassen begonnen. Aber echt. Echt leidenschaftlich. Du gottverdammter Krüppel. Hat sie ihren Liebsten angezischt. Ich ertrage deine Beinlosigkeit nicht mehr. Warum hast du dem Hai nicht eins auf die Nase gegeben? Warum bist du ihm nicht... So wie man das macht in dieser Situation, das weiß doch jedes Kind. ...ihm nicht entgegengeschwommen und hast ihn angebrüllt. Haie haben nämlich ein feines Gehör. Dieser Scheißkerl hätte die Flucht ergriffen. Und warum, zischte ihr Liebster? Bist du nicht ihm entgegengeschwommen? Und warum hast du nicht damals gebrüllt, anstatt jetzt zu brüllen? Ich brülle nicht, brüllte sie. Ich bin völlig ruhig, sagte sie mit überschnappender Stimme. Bis der eine dem anderen... Die Krankenschwester dem Krankenpfleger... Oder umgekehrt... Der Krankenpfleger der schönen Frau ohne Bein... Das Ohr abbiss. Abbiss oder Abriss? Vor lauter Wut und Langeweile und Verzweiflung. Und vor lauter Liebe. Die in ihr Gegenteil gekippt war. Die Geretteten. Rettungslos. Bis dann einige Tage später... Das rettende Schiff vorbeikam. Die beiden würden einander nie mehr vergessen. Porto Salaire, 28.12.2003. Die tote Frau am Strand. Der Saum des Wassers netzt ihre Füße. Die um sie herum tanzenden Kinder. Oktober 1980. Absurdistan. Und wer begräbt die Totengräber? Von wem werden die Bewacher bewacht? Wer richtet die Henker? Wer hängt die Richter? Am Schluss, mein Lieber, werden alle Umkehrer umgekehrt. Ihr Inneres wird nach außen gestülpt. Und plötzlich steht er wieder vor uns. Der alte Adam. Der Verräter, der die Verräter verriet. Der Revolutionär, der die Revolution revolutionierte. München, 13.10.1985. Die Klapperschlange auf der Crocodile Farm in Yucatan, Mexiko, mit ihrer Schwanzrassel, mit einem permanenten Adrenalinschub in ihrem hochaufgerichteten Körper. Aus dem grauen, trapezförmigen, vierschrötigen Schädel züngelte, wie ein dünner, gezackter schwarzer Blitz, die Zunge hervor. Und auf einmal sprang mir die Schlange, weil ich meinen Hut gezogen hatte vor ihr, mit dem Hut vor ihr hin und her wedelte, Schneller wie ein Vogel fliegt, sprang mir die Schlange mitten ins Gesicht, mitten zwischen die Augen. Ein Glück nur, dass die Glaswand dazwischen war. Mein Entsetzen. Mit weichen Knien wandte ich mich ab, suchte gemächlich, um mir nichts anmerken zu lassen, das Weite. Playa del Carmen, Yucatan, Mexiko, 13.01.1992. So, jetzt kommen wir dann zu einer Bank mit Wasserfällen. Kleinen, aber entzückende Wasserfälle. Einem anderen kleinen Wasserfall habe ich es mal erlebt, dass Enten, die rutschten auf ihrem Arsch darunter, flogen hoch und rutschten wieder. Die waren ganz begeistert. Merkwürdig, aber die haben anscheinend nicht das Gedächtnis für sowas, habe ich nie wieder gesehen. Mehrere Enten, begeisterte Rutscher. Die Frau ruft aus dem Badezimmer. Komm, komm schnell! Als er neben ihr vor dem Spiegel steht, sagt sie: Schau schnell, ich bin schön. Er nickt. Sie sagt: Schon vorbei. Natürlich kann man einem Menschen das Ausmaß seines Unglücks, wie er es haben will oder wie er den Anschein davon vermitteln will, nicht vorschreiben. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich liebe dich. Eben. Wir sind die Blinden vom Dienst. Wenn ein Monat die Schneeschmelze beginnt, dann tobt natürlich das Wasser hier unglaublich runter. Ja. Und da drüben ist eine Fischleiter, kennen Sie das? Wo das Wasser in Stufen runterfließt und wo die Fische dann, wenn sie flussaufwärts wollen, hochspringen. Ich habe aber nie einen Fisch gesehen, der da hochsprang. Ich weiß nicht. Sie fragte ihn und er redete über etwas völlig anderes. Das war auch eine Antwort. München, 28.11.1997. Und wenn der Tod zu Ende ist, fragt das Kind, wann sie den Opa wieder ausgraben können, wann er ausgestorben hat. Ach ja, die Schmierereien überall. Bei mir um die Ecke, Maximilianstraße, ist ein sehr schönes Graffiti. Your journey begins when you arrive. Hübsch, hä? Trotzdem knallen nachts die Kastanienknospen. Aus grünen Kronen jagen Schüsse in die Luft. Eine Landschaft das, die nach Paradies schmeckt. La Biche, die blaue Stunde, der grüne Regen. Naja, sie war halt eine, die gern lachte. Egal weshalb. Einmal gingen wir uns verabschieden von ihrem Onkel Hannes. Der war nämlich gestorben, hatte einen Bauch wie ein Luftballon. Wenn du da reinpiekst, dachte ich, dann knallt's und stinkt's. Armer Onkel Hannes. Sonja muss das Gleiche gedacht haben. Sie schaut den toten Onkel an, seinen geschwollenen Bauch, und fängt zu giggeln, dann zu lachen an. Lacht immer lauter und noch lauter, bis sie schier platzt vor Lachen. Und alles wegen ihrem Onkel und seinem Blähbauch. Und die Trauergemeinde, ihre Verwandten, gaffen sie an. Manche sind ziemlich sauer auf sie, so zu lachen bei einem so ernsten Anlass. Die junge Frau ist unmöglich. Die lacht dem Toten die Würde weg. Und uns lacht sie die Butter vom Brot. Aber so unmöglich war die Frau dann auch wieder nicht. Denn plötzlich begann noch einer zu lachen. Dann noch einer und noch einer. Und am Ende lachte die ganze Bagage. Nur der aufgeblähte Onkel lachte nicht. Das war aber eine schöne Laich, sagten alle später. Zwar aufgedunsen, aber echt lustig, die Laich. Porto Salaire, Formentera, 29.03.1997. Und was hab ich gehabt von meinem Stücklein Leben? Mich? Dein Wechselfeuer aus Zu- und Abneigung war undurchschaubar. Ich war dir fremd? Nein, allzu vertraut. Deine Attacken, Explosionen. Ich explodierte aus Angst. Im Hintergrund immer deine zwei, drei Freunde. Sie liebten mich. Ich dich auch. Jeder liebt anders. Verzweiflungsvoll. Ja, aber nicht immer. Wenn ich die verzweiflungsvollen Zeiten gegen die glücklichen aufwiegen sollte. Tu's nicht. Tu's nicht. München, 2.12.2013. Er sagte, er habe sich ihren Namen in den Oberarm tätowieren lassen. Er streifte seinen Hemdsärmel hoch. Sie war hingerissen. Sylvie las sie. Sie hieß auch Sylvie. Und da stand tatsächlich Sylvie. Und sowas, fragte sie. Kann man gar nimmer wegmachen? Gar nimmer, sagte er ernst und freundlich lächelnd. Mein Gott, dachte sie. Dann ist das ja fast für die Ewigkeit, bis an sein Lebensende zumindest. Sylvie auf seinem Arm, nein, in seiner Haut, immer nur ich. Ja, das bin ich. Er zu einem Freund hatte gesagt, Frauen, die Sylvie heißen, sind meine besten Opfer. München, August 1995. Und zu Ihrem Schutz? Drei Kettengänger. Kommen wann? Morgen. Funktionieren wie? Gekettet und gebuckelt. Gebuckelt? An mich gekettet, gebuckelt, immer hinter mir, mit einer Knarre in der Hand. Und wenn der Feind hinterrücks kommt? Ich hab zwei Rückspiegel. Spiegel statt Ohren, aha. Und ich brülle hinterrücks, vorderrücks. Ja, und? Sie schießen unten zwischen ihren Beinen hindurch, nach hinten. Der Feind stirbt vorderrücks. Ja, glaubst du an den Schmarrn? Nein, schluchzt. Ich bin so schutzlos. Das glaube ich auch. Er schießt ihn. Gekettet an seine Hirngespinste. Hui, Deibel. München, 16.08.2008. Was hast du gesagt? Dass alles schon geschehen ist, bevor es geschieht. Das gibt es nicht. Doch, ich hab's geträumt. Jeden Morgen wache ich auf und fange den Tag an, genauso wie ich ihn geträumt habe. Dich habe ich auch geträumt. Mich? Genauso wie wir jetzt reden, genauso wie wir jetzt stehen. An der Trambahnhaltestelle. Ob du der Teufel bist, frage ich mich. Der mir die Zeit kaputt macht, mein Leben. Doppelgänger bist du. Die eine Hälfte ist falsch an dir. Du bist verrückt. Das hast du im Traum auch schon gesagt. München, September 1983. Manche haben gar nichts. Ich wenigstens eine tote Frau. Was redest du da? Damit ich nicht selber sterbe. Du meinst die Erinnerung? Das sind Vögel. Die fliegen immer davon. Aber andere haben überhaupt nichts. Hoffnung nicht, Frau nicht, nicht mal eine Tote. kein Traum. München, Mai 2012. Der Sprung von der Materie zur Information, das ist ein doppelter Rittberger. Calvin hieß der erste Generaldirektor der Genfer Uhrenindustrie. Sein Wahlspruch: Gott ist pünktlich. Im Zen heißt es, wenn du in Eile bist, mach einen Umweg. München, 31.01.1987. Ich saß mal hier, aber irgendwie haben sie die Bank verrutscht und blickte auf das Wasser, lehnte mich dann zurück und war auf einer Höhe, wo ich dachte, ja, jetzt fließt dieses Wasser direkt in meine Augen hinein und hinten wieder raus, klar. Ein sehr merkwürdiger Augenblick. Das Gras an den Bachufern war blau. München, 14.11.1992. Wie eine Ameise. So arbeitsam, lautlos und dumm. Und genauso lautlos das Nachtwerden. Und ohne Geräusche kamen auch die Träume aus. Obwohl sie manchmal schrien, gellten, aber lautlos eben. Was noch viel lauter war. Der Sturm warf die Wege hin und her, wie lange, schmale, helle Schiffe. Die Telegraphendrähte wehten wie Spinnweben, wehten sie in die Nacht hinein. Und das Zimmer aus seinem Maul spuckt alle Tische, Bilder, Vasen aus, spuckt alles aus, bis es leer ist. Das ist der mächtige Geist des Großvaters. Völlig lautlos. Großmutter, aber mit dem gütigen Bauch eines vietnamesischen Hängebauchschweines. Denn die mit den glatten, flachen, knappen Bäuchen, das sind die Unbarmherzigen. Die Scharfmacher, die Besserwisser, die Totschläger. Erzählte die Geschichte von ihrem Wasserflugzeug über dem Orinoco, das havariert bei einem Indiodorf liegen blieb. Er und Mr. Langham machten sich in einem Kanu auf den Weg ins Basislager. Mr. Langham schoss mit seiner Schrotflinte versehentlich ein Loch ins Kanu. Reparatur mittels eines Pflockes war erst am nächsten Tag möglich. Also mussten sie auf dieser Sandbank mitten im Fluss übernachten. Doch jetzt krochen die Krokodile an Land. Und wir, erzählte er, hatten fast keine Munition mehr. Also, und jetzt wird's toll, legten wir das Kanu Kiel oben, gruben es tief in den Sand und krochen darunter. Dann klopften die Krokodile bei uns an. München, November 1995. Darf ich vorstellen? Das ist meine Wegschnecke. Dann gehen Sie aber langsam. Ich muss. Um unterwegs alles zu sehen, nichts zu verpassen. Und? Sehen Sie alles? Niemals. Alles kann keiner sehen. Wer alles sieht, ist kein Mensch mehr. Und Ihre Wegschnecke? Ist mein treuer Begleiter. Zusammen verpassen Sie nichts? Wir gehen Umwege, weichen ständig von unseren Wegkarten und Zeitplänen ab. Um nicht alles zu sehen, Mensch zu bleiben. Ja. Das ist heutzutage nicht einfach. Meine Begleiterin und ich verabscheuen die Menschen. Sie stürzen ab, langsam. Wir schneller. München, 30.07.2014. Streitgespräch über Maulwürfe oder zwei Mörderseelen. Der kommt von Ihrem Grund rüber. Schauen Sie sich meine schöne Wiese an. Soll ich die Viecher vielleicht an die Kette legen? Was von Ihrem Grundstück kommt, dafür sind Sie verantwortlich. Sie... Zornig? Sie Maulwurfsack. Maulwurfverbrecher, Sie elender Maulwurfficker. Ich werde Sie anzeigen wegen sodomitischer Beleidigung. Sodomitisch? Das nehmen Sie zurück. Und Ihr Stinktier da unten nehmen Sie auch zurück. Verschwörerisch grinend. Jetzt hören Sie mal her. Wir können mit Gas arbeiten und mit Benzin. Auspuffgase mit Schläuchen in die Maulwurflöcher. Dann die kleinen Stinker abfangen. Mit Benzin überschütten und ans. Ans, genau. Das gefällt Ihnen, was? Genießerisch. Kleine, remmende, brennende, angezündene. Haben Sie einen Organspendeausweis? Nein. Ja, dann schaut es schlecht aus für Sie. Warum? Weil es dann eine Zwangsspende wird. Suchte das Salzfass. Das Salzfass war weg. Suchte seine Frau. Seine Frau war weg. Suchte den Fluss. Der Fluss war weg. Lächelte. Sagte, dem Mangel kannst du nicht entrinnen. Aber deine Frau. Geliebt. Ergo nicht besessen, sagte er. Salzfass konnte ich mir ein neues kaufen. Nur der Fluss, er beförderte den Traum. Ach nein, lächelte er. Sterben ist nicht so schlimm. München, 22.04.2012. Das Tier in dir, sagte sie. Ich bitte es an. So ein Schmarrn, sagte er. Wenn du es nicht kennst, sagte sie. Was? Ich soll es nicht... Man muss es herauskitzeln, sagte sie. Wie eine Grille mit dem Strohhalm aus ihrem Loch. Ein Wiedergänger ist ein Toter, der wiederkommt, sagte er. Ich bin dein Wiedergänger, lächelte sie. Mit deinem Tier in mir. München, 23.12.2013. Vor dem Tengelmann-Schaufenster in der Leopold. Völlig selbstvergessen einen warmen Leberkäse in mich hineinschlingend. Was tut der meinem Magen gut? Ich bin im Kopf arbeitend, die Isar entlang bis zum Stauwehr, von dort über den kleinen Hesseler See nach Schwabing hinein, am Bierkeller vorbei, unwirklich ferne Zeiten, ein zwar strahlender Tag, aber die Parkbänke, auf die ich mich setzte, um Notizen zu machen, waren Eis und Schnee bedeckt, daher mein Magen frieren. Aber jetzt, dieser Leberkäse, ein wahres Gedicht. Ich starre nur in das Schaufenster hinein, möchte von niemandem gesehen werden. Als ich mit Essen fertig bin, zur Gieseler U-Bahn vorgehe, in einem Mercedes zwei Mädchen in rosa Pelzen, Babyrosa, es ist fast wie ein Trip, eine Halluzination. München, 14.11.1980. Warten an der Trambahnstation. Nacht, Nieselregen, Kopfsteinpflaster. Die Schienen glänzen matt, grau, Metallen. Die Bahn wird aus der Kurve auftauchen. Und sie taucht auf. In leichter Schräge. Es ist einer der alten Bahnen, mit Schiebetüren vorne und hinten, mit Klingelzug. Von hinten nach vorn. Ich steige hinten ein. Eine alte Frau vor mir, mit Krückstock. Schmerzfalten ziehen ihre Mundwinkel nach unten. Ein scharfes, bitteres Profil. Ein Hauch von Schönheit. Was? Station. Die Fahrgäste steigen aus, steigen ein. Das Gefühl, als ob ich mit ihnen allen telefoniert hatte. Unbekannte Bekannte. Ich sitze halb hinten, in Fahrtrichtung. Leute stehen, gehen. Die mir entgegenkommen, werden alt im Gesicht. Die bläuliche Beleuchtung, denke ich. Die Leute, die nach vorne gehen, wirken zusehends beschwingt. Die Farben nach vorne werden bunter, fröhlicher. Die Gespräche auf der vorderen Plattform sind quick und lebendig. Von dort kommt Lachen, quecksilbrig. Ich schaue mich um. Alter Mann, denke ich, hat ein uraltes Kind dabei. Manche Fahrgäste gehen nach vorn. Ich sehe die Greisin mit den herabgezogenen Mundwinkeln nach vorne gehen. Ihr Gang wird jünger. Was? Im Gesicht des alten Mannes, der ihr folgt, steht eine erstaunte Frage. Was denn hier los? Auch er wirkt jünger. In seinen Bewegungen. Auch sein Profil verjüngt sich. Das uralte Kind lächelt. Mit dem gleichen Effekt. Alle Fahrgäste, die nach vorne gehen, beginnen zusehends zu lächeln. Manche unter ihnen werfen einen Blick zurück. Sie sind konsterniert. Aber sie gehen weiter nach vorn. Ihre Nasen schnuppern, ihre Augen fangen an zu leuchten. Alle, die nach vorne gehen, fangen an zu leuchten. Die Alte lehnt ihren Krückstock gegen eine Sitzbank, steigt aus, verjüngt. An der nächsten Station steigt auch das jetzt junge Kind aus. Der Trambahnfahrer winkt ihm heiter zu. Im Lauf von 20 Stationen steigt ein ganzer Pilgerzug aus. Alle heiter, gelöst. Alle so jung. Die Nacht wirkt jetzt auch jünger. Ich stehe auf der vorderen Plattform, lächelnd. In heller Veränderung kommen die Fahrgäste auf mich zu. Je näher, desto heiterer. Bin ich denn das Licht? Ich weiß, dass ich nicht das Licht bin, aber es ist gut, sich so zu fühlen, als sei man das Licht. Und wie jung sie alle aussehen. Die Vetteln, Greise, die alten Kinder, denke ich. Bis ich selber aussteige. Ich danke Ihnen für die Fahrt, sage ich zum Kondukteur. Er hat ein pockennarbiges Gesicht, ist kaum 1,50 Meter groß, hat Höcker auf der Stirn und Knochenverbiegungen an den Händen. Aber wer sind Sie eigentlich? Mozart, sagt er. Wolfgang Amadeus. München, Juli 1990. Oh, I want you in the back. Oh, I wanna take you high. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Kleines Welttheater. Ein Episodenhörspiel mit Musik von Edwin Ortmann. Mit Marleen Lohse, Astrid Meierfeld, Max von Pufendorf und Edwin Ortmann. Autorengespräche und Bearbeitung Christine Nagel. Komposition Peter Ewald, gespielt von den Female Athletes. Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Susanne Bayer. Regieassistenz Judith Geffert, Regie Christine Nagel. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018. Sie hören das Hörspiel am Sonntag auf Deutschlandfunk Kultur. Im eben gehörten Hörspiel von Edwin Ortmann sind die Grenzen zwischen Wirklichem und Erdachtem teilweise sehr unscharf. Ganz anders ist es im nun folgenden Stück. Der Künstler und Hörspielautor Ferdinand Krivet versucht darin nämlich gänzlich auf Erfundenes zu verzichten. Sie hören gleich die Tonbandcollage Apollo America aus dem Jahr 1969. Sie thematisiert die Raumfahrtexpedition Apollo 11, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin heute vor 50 Jahren am 21. Juli 1969 den Mond betraten. Es ist eine der ersten Originaltonproduktionen des neuen Hörspiels. Ferdinand Kriewitt wurde 1942 geboren und starb im Dezember letzten Jahres. Kriewitt hat im und mit dem Radio elementare Beiträge zur akustischen Kunst geliefert. Für seinen sechsten Hörtext Apollo America versuchte er, all das wahrzunehmen, was er im Radio oder im Fernsehen über das Projekt Apollo 11 hörte. Das Aufspüren dieses akustischen Materials gelang ihm jedoch nur in Amerika. Hierzulande existierten öffentlich zugängliche Klangquellen nur im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen. Aber in den USA konnten Kriewitt sich bei den schon damals unzähligen Radio- und TV-Stationen bedienen. Er flog 1969 nach New York, mietete dort ein Zimmer und nahm mit drei Stereo-Reporter-Tonbandgeräten die Medienreaktion auf dieses Ereignis auf. Den Fokus legte er jedoch nicht auf die technischen und wissenschaftlichen Aspekte dieses Projektes. Vielmehr untersuchte Kriewitt, wie er sagt, die elektrische Veröffentlichung dieses Projektes mit den Medien der Telekommunikation. Entstanden ist eine Produktion, die er selbst als experimentell bezeichnet hat. Inhaltlich setzt sie sich mit der Mondlandung auseinander und dennoch thematisiert Ferdinand Kriewitt hier noch etwas anderes. Es geht vor allem um das Hören und um das Verstehen selbst. Hier ist der Südwestfunk mit seinem zweiten Programm.